Deswegen gehen wir in unserem Programm auch gleich weiter ohne Musik. Schwerste Vorwürfe hat ja der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow gegen den Reformer Boris Jelzin erhoben. Mit seiner Forderung nach Ablösung der russischen Sowjetrepublik zerstöre er die Sowjetunion, lautete dieser Vorwurf. Und diese Äußerung ließ ahnen, welche große Bedeutung der Präsidentenwahl in der russischen Republik zugemessen werden muss, bei der sich Jelzin ja große Chancen ausrechnen kann. Im ersten Wahlgang hat er allerdings die notwendige absolute Mehrheit verfehlt. Und in Moskau am Telefon begrüße ich nun Reinhard Löw. Herr Löw, wie wird das weitergehen mit dieser Wahl? Wann wird der zweite Wahlgang stattfinden und was ist da zu erwarten? Ja, die Stichwahl läuft zurzeit im großen Kreml-Palast in Moskau, und zwar zwischen Jelzin auf der einen Seite und zwischen dem Kandidaten des Politbüros, der aus dem konservativen Flügel der Partei kommt, dem Gebietsparteisekretär aus dem südrussischen Krasnodar, Palaskov. Und schon die Tatsache, dass Jelzin die relative Mehrheit bekommen hat gegen den gesamten Widerstand sowohl des militärischen Apparats als auch des Parteiapparats, ist eigentlich ein Bombenerfolg für ihn. Und jetzt hat man eigentlich einen Pakt, denn die absolute Mehrheit der gewählten Abgeordneten, nicht nur der Anwesenden, hat Jelzin nicht erreicht. Palaskov, der Konservative, hat wahrscheinlich kaum eine Chance darauf. Und wer da bei der Polarisierung, die es schon heute früh gegeben hat, gestern Abend gegeben hat, erwarten eigentlich die meisten Abgeordneten, dass dieses Pakt heute Nachmittag, wenn das Ergebnis der Stichwahl bekannt gegeben wird, nicht überwunden sein wird. Gab es denn, Herr Löw, schon Reaktionen auf den Ausgang des ersten Wahlganges? In der Bevölkerung gibt es Reaktionen, an den Wänden, in den Gängen des Kremlpalastes kleben Bedienstete in einem Fall Telegramme aus allen Teilen der Sowjetunion an, wo Betriebe, sogar Parteiversammlungen, Demonstranten von ihren Abgeordneten fordern, tut wie das Volk es will, wählt Jelzin, und unter den Abgeordneten heißt es, Jelzin hat eine so starke Position, dass es für die Führung, also für Gorbatschow, sehr, sehr schwer sein wird, eigentlich ihn noch zu blockieren. In der Bevölkerung ist die Stimmung so, dass man sagt, wenn Jelzin nicht durchkommt, dann wird es Streiks geben. Die erste Demonstration in Moskau ist schon morgen angekündigt. Was würde es denn auf der anderen Seite bedeuten, wenn Jelzin diese Wahl tatsächlich gewinnen würde? Ich habe ja am Anfang angedeutet, dass es einen sehr scharfen Wortwechsel zwischen Gorbatschow und Jelzin gegeben hat. Offensichtlich gibt es ja auch große Befürchtungen, die sich mit dem Wahlsieg Jelzins verbinden. Zwischen Jelzin und Gorbatschow gibt es wahrscheinlich eine richtige persönliche Feindschaft, auch obwohl in vielen Punkten die beiden ja, was Reformen betrifft, von ähnlichen Positionen ausgehen. Und für Gorbatschow ist das sicherlich ein schwerer Schlag, wäre es ein schwerer Schlag, wenn er die Russische Föderation, die bei weitem größte Teilrepublik in der Sowjetunion, nicht von einem Mann geführt hat, der ein Mann seines Vertrauens ist. Aber so ist eben die Politik, und unter den Jelzin-Anhängern im Stab Jelzins heißt es jetzt, um doch die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, müsste man jetzt Brücken bauen zu Gorbatschow, zum Beispiel dem Zentrum der Partei, das hier Gorbatschow vertritt, anzubieten, einen Mann ihres Vertrauens zum Ministerpräsidenten zu machen, um die totale Polarisierung aufzuheben, die es jetzt gibt, und Jelzin doch noch zum Sieg zu verhelfen. Wir bedanken uns sehr für diese Informationen aus Moskau. Die ausländische Presse beschäftigt sich vor allem mit dem Treffen Mitterrand Gorbatschow in Moskau, der Position des sowjetischen Präsidenten in der Deutschlandfrage, dem Reformprozess in der UdSSR sowie der Situation im Nahostkonflikt. Zunächst jedoch Stimmen zu der Entwicklung bei den Republikanern. Die in Paris erscheinende Libération äußert sich dazu wie folgt. Der Sturm, der sich seit Monaten in der rechtsextremen westdeutschen republikanischen Partei ankündigte, ist nun ausgebrochen. Franz Schönhuber, ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS und Gründungsvater der Bewegung, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Kurz danach präzisierte das Präsidium, es habe beschlossen, einen Antrag auf Ausschluss Schönhubers zu stellen. Der Streit, der den Parteikongress im Juli beherrschen dürfte, spielt sich vor dem Hintergrund des Wahldebakels für die deutsche extreme Rechte ab. Die Partei, die bei den Europawahlen im Juni 1989 mit 7% ihren Höhepunkt erlebte, hat auf dem vom Bundeskanzler Kohl monopolisierten Terrain der deutschen Vereinigung nichts werden können. Das war das französische Blatt Libération. Die neue Züricher Zeitung analysiert. Der schon seit langem schwelende Zwist zwischen dem Parteichef, der nach außen hin die Fassade pseudodemokratischer Respektabilität aufrechterhalten wollte, und den rechtsextremistischen Rabauken in der Führungsspitze, wurde durch den Krebsgang der Republikaner bei den letzten Wahlen in der Bundesrepublik verschärft. Der Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur in der DDR und die Perspektive einer baldigen Wiedervereinigung entzogen der im Grunde weitgehend von der Demagogenfigur Schönhubers abhängigen Ein-Mann-Partei ihren bisherigen politischen Agitationsstoff. Auf bundespolitischer Ebene ist für die rechtsradikale Partei das Ende gekommen, prophezeit die Neue Züricher Zeitung. Es folgen Ansichten zum Gespräch Mitterrand-Gorbatschow. Zunächst das in Rennes erscheinende Blatt Caisse France. Das Moskauer Treffen bestätigt die bereits festgestellte Verhärtung der sowjetischen Haltung bei den Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung. Aber wenn man weiter auf der Stelle tritt, muss der gesamte diplomatische Terminkalender revidiert werden. Es ist dann zum Beispiel nicht sicher, dass die zweite KSZE-Konferenz, wie vorgesehen, vor dem Jahresende in Paris stattfinden kann. Damit bliebe der gesamte Bauplan für das gemeinsame europäische Haus in der Schwebe. Das liegt in niemandes Interesse, vor allem nicht in demjenigen Gorbatschows, urteilt Caisse France. Der Figaro in Paris warnt. Man muss sich vor dem verwundeten Bären hüten. Der russische Bär ist sehr geschwächt und daher umso gefährlicher. Es wäre verrückt zu glauben, dass der Machtzerfall und der mittlerweile von den höchsten sowjetischen Stellen öffentlich zugegebene wirtschaftliche Bankrott Gorbatschow zu einem völlig hilflosen Mann macht, der auf dem internationalen Spielfeld nicht den kleinsten Stein mehr bewegen könnte. Die unausgesprochenen Ängste, welche die Aussicht auf die deutsche Vereinigung immer noch auslöst, und die pazifistischen und neutralistischen Tendenzen eines Teils der europäischen Öffentlichkeit sind Trümpfe in seinen Händen, die auszuspielen er sich noch nicht versagt hat. Eines steht fest: Das Schicksal Europas, dessen Vereinigung bisher nur auf der verbalen Ebene vollzogen ist, wird noch lange von der Solidarität innerhalb der Atlantischen Allianz abhängen. Frau Thatcher weiß das und sagt es. Kohl weiß es und sagt es, auch Mitterrand weiß es, aber er sagt es weniger, betont Le Figaro. Die in Tours herausgegebene Zeitung La Nouvelle République du Centre Caisse beleuchtet Gorbatschows Position in der Deutschlandfrage bei der Unterredung mit Mitterrand. Mitterrand hat erfasst, dass der sowjetische Staatspräsident keinerlei Spielraum, keinerlei echtes Druckmittel hat, wenn er von Europa spricht. Er wird den deutschen Einigungsprozess und die Zugehörigkeit des neuen Deutschlands zur NATO nicht verhindern oder auch nur verzögern können. Der kleine Rückzieher, den der sowjetische Staatschef in der Deutschlandfrage machte, er gab gestern zu, dass die UdSSR ihre Position überdenken müsse, zeigt, dass er sich über seine Stärke keine Illusionen macht und dass sein Realismus ihn zum Einlenken bringen wird. Aber seiner Vorstellung von einem Deutschland, das zwei militärischen Blöcken angehört und als Bindeglied zwischen Ost und West dient, fehlt es außerordentlich an Realismus. Die Generäle, auch seine eigenen, würden dies nie akzeptieren, hebt La Nouvelle République du Centre Caisse hervor. Nun Auffassungen zu den Reformen in der Sowjetunion. Zunächst La Stampa in Turin. Gorbatschow mag den Weg zum Markt noch so vage und in noch so besänftigenden Worten beschrieben haben, für die Sowjetbürger hat dies alles bis heute nur ein Resultat. Ihre Sorgen werden immer größer. Auf die Erklärungen, die in den vergangenen Tagen wiederholt abgegeben wurden, wonach nichts ohne die Zustimmung der Bürger geschehen soll, haben sie mit einer Demonstration des Misstrauens geantwortet. Die Situation könnte Jelzin in die Hände spielen, der bereits zum Gegenspieler Gorbatschows geworden ist. Wenn er Freiheit für Russland fordert, dann treibt er Gorbatschows Reformprojekt zu seinen extremen Konsequenzen. Die Schaffung einer wirtschaftlich souveränen russischen Republik mit dem Recht, über ihre Ressourcen frei zu verfügen und unabhängig mit dem Ausland zu verhandeln, ist die notwendige Konsequenz der Verfassungsstrategie des Präsidenten, meint La Stampa. In der Financial Times aus London lesen wir: Ein landesweites Referendum über die Einführung der Marktwirtschaft in einem Land abzuhalten, in dem die Menschen jahrzehntelang der Anti-Marktwirtschaftspropaganda ausgesetzt wurden, ist, milde gesagt, eine Strategie mit hohem Risiko. 13 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Bundesaußenminister Genscher hat die Notwendigkeit bekräftigt, kooperative Sicherheitsstrukturen für ganz Europa zu schaffen. Das Gesetz zur Umweltunion soll Anfang der Woche beiden deutschen Parlamenten zugeleitet werden. Die CSU erwartet von der DDR-Regierung Klarheit über den Termin für den Beitritt zur Bundesrepublik. Die Meldungen im Einzelnen. Ein vereinigtes Deutschland wird nach den Worten von Bundesaußenminister Genscher ein entschiedener Anwalt der engen Verbundenheit mit Amerika und Mitglied der NATO bleiben. In einer Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Georgetown-Universität in Washington bekräftigte Genscher heute, dass die Deutschen keinerlei Gebietsansprüche gegenüber irgendeinem Land in Europa haben. Die Oder-Neiße-Grenze zwischen Polen und Deutschland ist endgültig, sagte Genscher wörtlich. Der Bundesaußenminister nannte 6 Verankerungen der transatlantischen Verantwortungs- und Schicksalsgemeinschaft, und zwar Freiheit, Menschenwürde und Demokratie, das westliche Bündnis, das Verhältnis der USA und Kanadas zur EG, den KSZE-Prozess, den Abrüstungsprozess sowie die gemeinsame europäisch-amerikanische Verantwortung bei der Lösung der globalen Herausforderung. Weiter betonte Genscher, mit der Demokratisierung Mittel- und Osteuropas entfielen die ideologischen Grundlagen des West-Ost-Konfliktes. Zu Recht hätten die Präsidenten Bush und Gorbatschow erklärt, dass sie sich gegenseitig nicht mehr als Bedrohung empfänden. Das begründe die Notwendigkeit der Wandlung der Bündnissysteme. Es müsse sich auswirken auf Strategie, Struktur und Bewaffnung. Die politische Bedeutung der NATO solle verstärkt, kooperative Strukturen der Sicherheit für ganz Europa müssten geschaffen werden, unterstrich der Bundesaußenminister. Genscher fügte hinzu, der KSZE-Sondergipfel im März habe die Aufgabe, das neue, das ganze Europa zu begründen. Es gehe nicht mehr darum, das Zusammenleben unterschiedlicher Systeme erträglich zu machen. Es gehe um das eine Europa. Der sowjetische Außenminister Schewardnadse hat eine NATO-Vollmitgliedschaft Gesamtdeutschlands erneut abgelehnt. Der Zeitung Welt am Sonntag sagte Schewardnadse, diese Haltung sei durch die Realität der außenpolitischen Interessen der UdSSR, ihrer Geschichte und öffentlichen Meinung bestimmt. Er bekräftigte aber den Willen der Moskauer Führung, in den 2+4 Gesprächen zu einer für West wie Ost annehmbaren Lösung für das Problem des militärischen Status Deutschlands zu kommen. Ein vereinigtes Deutschland darf nach den Ansichten der sowjetischen Militärspitze auf seinem Boden keinerlei Massenvernichtungswaffen lagern und sollte außerdem vorübergehend sowohl der NATO als auch dem Warschauer Pakt angehören. Darüber hinaus müsse es die heutigen Grenzen in Europa vorbehaltlos anerkennen. Der sowjetische Marschall Kulikow erläuterte der Zeitung Bild am Sonntag, als Mitglied in beiden Militärblöcken könnte das künftige Deutschland eine Art Bindeglied zwischen dem Osten und dem Westen auf dem Weg zu neuen kollektiven Sicherheitsstrukturen in Europa sein. Gleichzeitig müsse die Abrüstung in beiden Bündnissen zügig weitergehen, forderte Kulikow, der auch Mitglied des Obersten Sowjet ist. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. So manch einer sieht sich in diesen Tagen an die wortreichen Gefechte über die Ostverträge zu Beginn der 70er Jahre erinnert. So nicht und Kasse gegen Hoffnung tönte es aus den Reihen der damaligen Opposition. Am Ende stand eine gemeinsame Erklärung, passierten die Verträge die parlamentarischen Hürden, erzielte die sozialliberale Koalition einen großen Wahlerfolg, blieben die Unionsparteien mit ihren rückwärtsgewandten Positionen auf der Strecke. Die Union übersah die Dynamik der eingeleiteten Entwicklung im Osten, hielt ihrerseits aber am Ziel der deutschen Einheit fest. Inzwischen sind 20 Jahre ins Land gegangen und so manch einer in den Reihen der Sozialdemokraten, ihr Kanzlerkandidat an der Spitze, hat sich dieser Politik zwar angeschlossen, doch aufgrund der nun einmal gegebenen Verhältnisse. Viele, vor allem Jüngere, hatten sich mit der Zweistaatlichkeit abgefunden, sahen darin sogar etwas Positives. Genau jener Grunddissens ist es, der die Debatten dieser Tage in einem anderen Licht erscheinen, der die 70er Jahre nur scheinbar zum Vorläufer der heutigen Situation werden lässt. Deshalb treffen Warnungen vor den Kosten der Einheit im Westen Deutschlands durchaus auf offene Ohren. Kann es sich ein SPD-Politiker ohne Widerspruch aus den eigenen Reihen leisten, eine 5-jährige Zuzugssperre für DDR-Bürger zu fordern? Doch die Mauer ist im letzten November endgültig gefallen, geistige oder administrative Barrieren lassen sich nicht mehr errichten. So gesehen ist der Zusammenbruch des sogenannten real existierenden Sozialismus und damit des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. 10 Jahre später, niemand wüsste, ob die Position des derzeitigen SPD-Kanzlerkandidaten nicht mehrheitsfähig in der Bundesrepublik sein würde, dass die DDR-Bürger den verlorenen Krieg mehr oder weniger allein hätten bezahlen müssen. Mit seinen 10 Punkten hat der Kanzler die Entwicklung Ende letzten Jahres kanalisiert. Der Staatsvertrag, zu dem es keine Alternative gibt, ist die logische Konsequenz. Von einer Privatsache Kohls kann wahrlich keine Rede sein. Allein die Menschen drüben bestimmen das Tempo der Entwicklung. Führende Sozialdemokraten sagten in der Bundestagsdebatte dieser Woche denn auch, die Währungsunion dulde keinen Aufschub. Andernfalls würden nur neue Völkerwanderungen in Gang gesetzt werden. Selbstverständlich aber wird es weitere Verabredungen geben, zum Beispiel über vorübergehende steuerliche und andere Maßnahmen zum Schutze der DDR-Wirtschaft vor westlicher Konkurrenz. Das weiß natürlich auch der sozialdemokratische Kanzlerkandidat. In den nächsten Wochen bis zur zweiten und dritten Lesung des Staatsvertrages wird jedenfalls noch einiges zusätzlich zu Papier gebracht werden. Wird dieser Vertrag, dem die Sozialdemokraten Ost längst zugestimmt haben, Bundestag und Bundesrat aller Voraussicht nach passieren. Dann aber, und hier liegt der eigentliche Dissens, müssen möglichst bald gesamtdeutsche Wahlen folgen. Wenn die Sozialdemokraten ihre Worte von gestern ernst nehmen und eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR ablehnen, dann müssen sie dafür sorgen, dass es umgehend und nicht erst in 2-3 Jahren zu einem gesamtdeutschen Parlament und damit einer gesamtdeutschen Regierung kommt. Erst dann wäre ihre Forderung nach einer Konfiszierung des SED-Vermögens oder nach einem besseren Umweltschutz legitim. Die Entwicklung in Deutschland, die folgerichtig und eben nicht hektisch ist, erfordert möglichst bald einen Finanzminister und nicht deren zwei, von denen der eine in der undankbaren, ja unhaltbaren Rolle des Bittstellers wäre. Es fällt auf, dass der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt kein klärendes Wort spricht. Fällig wäre es. In Rishon LeZion bei Tel Aviv tötete am vergangenen Sonntag ein amoklaufender Israeli 7 Menschen und verletzte weitere, als er in eine Gruppe arabischer Arbeiter feuerte. Diese Schüsse waren der Anfang einer neuen Welle von Gewalt, die viele Menschen bereits das Leben kostete, die meisten von ihnen Palästinenser. Diese Ereignisse haben ein bezeichnendes Licht auf den Stillstand bei den Friedensbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern geworfen. Die Eskalation der Gewalt in Israel kommentiert Herbert Mayer. Israel ist schockiert, die arabische Welt empört, schreit nach Rache. Die Tat eines Wahnsinnigen hat nicht nur die Krisenregion erschüttert und der Intifada ein neues, schwindelerregendes Tempo gegeben. Nein, auch wir, die wir nur noch mit der Entwicklung in Osteuropa beschäftigt sind und deshalb oft und allzu gerne den israelischen Beteuerungen glauben, wonach der Palästinenseraufstand fest im Griff sei, auch wir müssen feststellen, dass sich da einiges Unheil zusammenbraut. Verschmähte Mädchenliebe sei das Motiv des Amokläufers gewesen, 8 Araber zu erschießen, 15 weitere schwer zu verletzen, so wird zumindest berichtet. Das mag in der Tat der Auslöser gewesen sein für einen labilen Menschen, der schon wegen erkennbarer Neigung zur Gewalt aus der Armee ausgeschlossen worden war. Aus eben jener Armee, die ihn in den besetzten Gebieten hatte Dienst tun lassen, ihn dort mit Befehlen ausstattete, die gerade in den ersten Monaten dieser Intifada der Gewalt gegen Palästinenser Tür und Tor öffneten. Für einen psychisch Angeschlagenen ist da die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn schnell verwischt. Das kann keine Entschuldigung sein, sondern allenfalls der Versuch einer Erklärung. Sind doch auch gesunde junge Menschen daran gescheitert, wo ihnen, wie geschehen, gesagt wurde, brecht den Arabern alle Knochen. Schon damals warnten die Psychologen im Lande Israel davor, die Soldaten in Gewissenskonflikte zu bringen und damit auch noch alleine zu lassen. In Anlehnung an den unseligen Waffengang der Amerikaner in Südostasien machte in Israel schnell die Diagnose vom Vietnam-Trauma die Runde. In Vietnam sind viele GIs seelisch zerbrochen. Auch aus ihren Reihen rekrutierte sich später der eine oder andere Amokläufer. Nur deren Taten registrierte der Polizeibericht dann als Gewaltverbrechen. Hier in Israel wird von der anderen Seite, von den Scharfmachern der Palästinenser, höchst willkommen der politische Mord konstruiert. Zugegeben, es muss subjektiv auch schwer fallen, das Geschehene als die Wahnsinnstat eines Einzelnen zu akzeptieren, hatte der Todesschütze doch in der Menge der Menschen am Tatort säuberlich Juden und Palästinenser getrennt. Bis zum Beweis des Gegenteils muss man dennoch davon ausgehen, dass ein Idiot hier mit einem Feuerzeug an der undichten Gasleitung nach dem Leck gesucht hat. Seine Umwelt hat ihn mit dazu gebracht, eine Umwelt, in der wenig von Versöhnung und Ausgleich die Rede ist, wo Politiker wie der amtierende Premier Shamir auf Konfrontationskurs gehen, nicht, dass man ihm vorwerfen könnte, Gewalt und Hass bewusst zu schüren, aber er nimmt die Eskalation bewusst in Kauf als das kleinere Übel, dass das Größere in Shamirs Augen die politische Lösung verhindert. Nur Unversöhnlichkeit garantiert die Ablehnung des Friedens, der nach Ansicht des Ministerpräsidenten von Israel geradezu selbstmörderische Opfer verlangen würde. Dass die Araber sich die fatale Chance auf Vergeltung nicht entgehen lassen, das haben die Tage nach dem Amoklauf schon bewiesen. Der Aufstand steigerte sich in den besetzten Gebieten und nicht nur da. Zum ersten Mal erleben die Israelis, wie der Funke überspringt in die arabische Region des eigenen Staates, wo sich junge Leute etwa in Nazareth zusammenrotten und der Polizei mit Steinen und Molotow-Cocktails Straßenschlachten liefern. Bilder, die sonst aus dem Gazastreifen kommen. Arabischer Nationalismus gegen israelischen Chauvinismus. Das geht an die Grundfesten dieses Staates. Will das niemand sehen? Ich befürchte ja. Das Jetzt-erst-Recht-Gefühl hat so viele Anhänger. Ebenso das Trauma vom Untergang des jüdischen Volkes, mit dem so vieles erklärbar wird, aber auf Dauer nicht zu entschuldigen ist. Was Israel jetzt bräuchte, wäre ein starker Mann im guten Sinne. Einer, der erkennt, dass der freie Fall in die Katastrophe nur aufzuhalten ist, wenn gerade nach einem derartigen Ereignis das Angebot zu menschlicher Versöhnung und politischer Verständigung käme. Leider eine Fata Morgana. Wenig hat sich bisher in der UdSSR auf einem Gebiet getan, das das Fundament aller weiterer Entwicklung ist, der Ökonomie. Die Versorgungslage hat sich seit Beginn der Perestroika vor rund 5 Jahren verschlechtert. Bürokratische Schlamperei und Unfähigkeit, den hemmenden Zentralismus, all das gibt es nach wie vor. Produktion und Verteilung funktionieren nicht im Interesse der Bürger. Von der beängstigend miserablen Versorgungslage und den zunehmenden Nationalitätenkonflikten getrieben, verkündete Ministerpräsident Rischkow in dieser Woche vor dem Kongress der Volksdeputierten die von Staatspräsident Michail Gorbatschow längst angekündigte Beschleunigung der Wirtschaftsreformen und legte ein Programm der Regierung zur Einführung einer regulierten Marktwirtschaft vor. Drastische Preiserhöhungen und bis zu 40 Millionen Arbeitslose werden schon jetzt als notwendige Folgen genannt. Regulierte Marktwirtschaft in der UdSSR, es kommentiert Josef Riedmiller. Seit 5 Jahren ist in der Sowjetunion die Perestroika im Gange und jetzt hat sie das dritte Projekt zur Reform der Wirtschaft hervorgebracht. Das heißt, dass die bisherigen Reformversuche fehlgeschlagen sind, weil sie entweder am falschen Punkt ansetzten, halbherzig waren oder sich schlicht als undurchführbar erwiesen. Nach dem Umbau der Betriebe, ihrer Rechte und Pflichten, nach der Zulassung privatwirtschaftlich orientierter Kooperative und der Einführung des Pachtsystems für Grund und Boden sind die Wirtschaftsplaner jetzt am heikelsten Punkt angelangt, nämlich bei der Preisreform. Sie wird von prominenten sowjetischen Nationalökonomen seit langem gefordert, gewissermaßen als Grundlage für jedes sinnvolle Wirtschaften. Doch die Angst vor ihren Folgen hat die Führung in Moskau immer wieder den Tag hinausschieben lassen, an dem in den Geschäften der volle Gestehungspreis für Lebensmittel und Konsumgüter zu entrichten wäre. Als Konsequenz einer Verteuerung des gesamten Warenangebots, und um nichts anderes geht es bei der Preisreform, könnten sehr wohl politische Turbulenzen, soziale Konflikte entstehen. Zumal bei einem Volk, das eine lange Periode der Verheißung besseren Daseins hinter sich hat, begleitet von einer tatsächlichen Verschlechterung der Lebensbedingungen. Aber jetzt will die sowjetische Regierung zur Tat schreiten, zur Einführung einer sogenannten regulierten Marktwirtschaft, von Michail Gorbatschow als eine Wende bezeichnet, die der Oktoberrevolution nahe komme. Es gibt keinen Grund, über diesen Vergleich zu lächeln, denn eine politische Umwälzung könnte sich auch aus dem entwickeln, was an der Preisfront geschehen soll. Zunächst wird schon vom 1. Juli an, nur einen Tag vor dem Beginn des 28. Parteikongresses der KPdSU, der Brotkorb höher gehängt. Um nicht weniger als das Dreifache wird der Brotpreis steigen. Volle Kompensation hat Regierungschef Rischkow versprochen. Und was soll das anderes heißen, als dass der Staat mit der einen Hand wieder gibt, was er mit der anderen genommen hat? Andere Preiserhöhungen sind für den Beginn des kommenden Jahres vorgesehen. 200% bei Milch, 150% bei Fisch, 130% bei Fleisch und so weiter. Rein ökonomisch betrachtet macht die Herstellung der Preiswahrheit bei Lebensmitteln schon Sinn, denn sie sind hoch subventioniert. Bei einigen Arten deckt der Ladenpreis nur ein Drittel und weniger der Produktionskosten. Doch als Polens einstige kommunistische Regime Ähnliches mit gleicher Begründung versuchten, purzelten ihre Würdenträger. Rischkows Ankündigung der dritten Variante der Wirtschaftsreform wurde im obersten Sowjet denn auch nicht mit Beifall begleitet, sondern mit der Ankündigung eines Misstrauensvotums gegen die Regierung. Das erste Ziel der neuen Maßnahmen scheint auch nicht die Wiederherstellung der Marktgesetze zu sein, sondern die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und dazu gehört die Abschöpfung der etwa 150 Milliarden Rubel heißen Geldes, das in der Sowjetunion in den Taschen der Bürger vorhanden ist und weder Anlagemöglichkeiten in der Wirtschaft noch Waren in den Regalen der Geschäfte findet. In der neuesten amtlichen Statistik über die Wirtschaftslage 1989 heißt es, es gebe eine unbefriedigte Konsumgüternachfrage in Höhe von 165 Milliarden Rubel. Dieser Geldüberhang ist außer durch den Warenmangel auch durch die überproportionale Erhöhung der Einkommen allein im vergangenen Jahr um 12,9% entstanden. Zu Brezhnevs Zeiten wurden sie nur um 1-2% jährlich angehoben. Alle Voraussetzungen für ein weiteres Steigen der Inflationsrate sind so gegeben. Waren und Lebensmittel werden, sofern möglich, gehortet. Die Produktion stagniert in einigen wichtigen Sparten, in anderen, so bei der Energieerzeugung, ist sie rückläufig. In Armenien, wo die blutigen Zusammenstöße zwischen Soldaten und Einwohnern in der Hauptstadt Erevan heute früh wieder deutlich machten, dass auch hier noch eine Lösung aussteht. Eine akute Krise scheint aber gegenwärtig im eigentlichen Russland zu entstehen, symbolisiert durch den Radikalreformer Jelzin, die Hamsterkäufe und die angekündigten Warenzuteilungen. Aus Moskau, Elfi Siegel. Die von Ministerpräsident Ryschkow angekündigten Preiserhöhungen für Lebensmittel um bis zu 300% haben zu Unruhe und Protesten in der Bevölkerung geführt. Die Lage im Land ist nicht nur gespannt, sie ist explosiv. In Moskau reagierten die Menschen mit Panik und Wut. In einem Laden im Sverdlovsk-Stadtteil verkaufte man etwa am Donnerstag in 3 Stunden 1000 Kilo Salz. Die Monatsmenge liegt sonst bei 40 Kilo. Unter diesen extremen Bedingungen, so der Moskauer Bürgermeister Popow, hat der Stadtsowjet gestern beschlossen, dass ab morgen Lebensmittel und Gebrauchtwaren in Moskau und Umgebung nur noch an Kunden verkauft werden sollen, die einen legalen Wohnsitz in Moskau oder Umgebung nachweisen. Die Rationierung von Lebensmitteln in der sowjetischen Hauptstadt könnte psychologisch der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Moskau war stets besser versorgt als andere russische Großstädte und die Provinz. Deshalb muss die Stadt täglich bis zu 3 Millionen zusätzliche Käufer, die mit Bussen und Zügen für einen Tag angereist kommen, um zu kaufen, was bei ihnen Defizit ist, verkraften. Jetzt sollen Kontrolleure an den Eingängen der Läden sicherstellen, dass diese und Hunderttausende illegal in Moskau lebende Sowjetbürger nichts mehr einkaufen. Diese Beschränkungen sollen 2 Wochen dauern. In der Zeit will der Stadtsowjet die 9 Millionen Moskauer über Modalitäten einer Versorgung mit Lebensmittelmarken abstimmen lassen. Der Stadtsowjet, den die reformfreudigen Abgeordneten des Wählerblocks Demokratisches Russland beherrschen, ist von den angekündigten Preiserhöhungen der Regierung völlig überrascht worden. Vizebürgermeister Stankiewicz wertet die Ryschkowschen Preiserhöhungen denn auch als politischen Schlag gegen die demokratischen Kräfte. Bürgermeister Popow forderte eine Erklärung des obersten Sowjet der UdSSR an die Bürger des Landes. Die neue Führung des russischen Parlaments solle, so Popow, konkrete Vorschläge für den Übergang zur Marktwirtschaft erarbeiten und sich dabei um das Ryschkow-Programm nicht kümmern. Popow wörtlich, es geht nicht darum, wie man die Preise für Brot erhöht, sondern darum, den Menschen das Land zu geben, auf dem sie Getreide für dieses Brot anpflanzen können. Je klarer das Versagen der Regierung wird, je mehr die Autorität des Präsidenten Gorbatschow sinkt, desto mehr steigt die Sehnsucht nach einem starken Mann außerhalb des Apparats. Dieser Mann heißt für Russland jedenfalls heute Boris Jelzin. In Moskau reden viele davon, dass die Regierung die Preiserhöhungen genau zu dem Zeitpunkt verkündete, als Jelzins Wahl zum Parlamentspräsidenten Russlands bevorstand. Wenn Jelzin schon nicht zu verhindern ist, so will man ihm das Regieren vor dem Hintergrund schwerer sozialer Spannungen so unleidlich wie möglich machen. Die Verleihung einer Ehrendoktorwürde bot Bundesaußenminister Genscher an diesem Wochenende gleich zweimal Gelegenheit, seine Vorstellungen vom sicherheitspolitischen Rahmen für ein geeintes Deutschland darzulegen. Wenn Genscher von sicherheitsbildender Zusammenarbeit in Europa und sein sowjetischer Kollege von kollektiven Sicherheitsstrukturen spricht, mögen sich Berührungspunkte ergeben. Vorerst aber steht die Frage der Zugehörigkeit zur NATO im Vordergrund. Hans-Jörg Krieger. Die Äußerungen von diesem Wochenende scheinen zweierlei zu belegen. Einmal, dass Michail Gorbatschow beim Ringen um die Neuordnung Europas schlechte Karten hat, dass ihm aber andererseits, wenn auch vielleicht nicht mehr sehr lange, noch ein starker Trumpf bleibt. Gorbatschows Worte in einer gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Mitterrand in Moskau veranstalteten Pressekonferenz zeugten von der Einsicht in eine unumkehrbare Entwicklung, dass sich Moskau nicht mehr auf ein intaktes Bündnissystem stützen kann. Der Warschauer Pakt zerfällt, wobei mit der Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik der für die Sowjetunion wichtigste Pfeiler verloren zu gehen droht. Gorbatschow wird diesen Prozess letztendlich nicht aufhalten können, da er auf Gewaltanwendung verzichtet und der staatlichen Einheit Deutschlands seinen Segen gegeben hat. Er ist sich also bewusst, dass die Zeit gegen ihn arbeitet. Aber es bleibt Moskau, das wurde eben auch deutlich, die Möglichkeit zu behindern und zu verzögern. Nicht, dass man aus den Äußerungen Gorbatschows eine solche Absicht herauslesen könnte. Der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadze zeigte noch bei seinem letzten Treffen mit Bundesaußenminister Genscher in Genf glaubwürdig Interesse an einer möglichst schnellen Regelung der sogenannten äußeren Aspekte der deutschen Einheit. Und deren wichtigster ist bei weitem die Frage, welchen Status das eines Tages vereinte Deutschland haben soll. Eine Mitgliedschaft in der NATO wurde damals von Schewardnadze, wie jetzt von Gorbatschow, beim Treffen mit Mitterrand rundheraus abgelehnt. Aufgetischt wurde stattdessen eine keineswegs neue Idee. Deutschland könne politisch dem westlichen Bündnis angehören, ebenso wie Frankreich, aber nicht militärisch. Michail Gorbatschow darf aufgrund erster Reaktionen in Bonn erwarten, dass ein solches Modell im Westen, von ihm Option genannt, ernsthaft geprüft wird. Aber er kann kaum mit Zustimmung rechnen. Denn Deutschland hat an der Nahtstelle der beiden Bündnisse eine ganz andere geostrategische Lage als Frankreich. Mithin bekäme die Allianz, die bis auf Weiteres zuvörderst ein militärisches Bündnis sein wird, eine ganz andere Qualität. Ebenso wenig erscheint aus westlicher Sicht akzeptabel, was Sowjetmarschall Kulikow gegenüber einer deutschen Sonntagszeitung zu Protokoll gab. Er erneuerte den alten Vorschlag einer zeitlich befristeten Doppelmitgliedschaft eines Vereinigten Deutschlands in NATO und Warschauer Pakt mit der Bestimmung, Bindeglied zwischen Ost und West auf dem Weg zur Überwindung der Militärblöcke zu sein. Das aber ist ein langer Weg, dessen exakten Verlauf niemand kennen kann, was wiederum erklärt, dass der Westen, zuletzt tat es Bundesaußenminister Genscher am Wochenende, auf der Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO beharrt. Das heißt indessen nicht, dass man die Zeit für sich arbeiten lassen will. Es wird darüber nachgedacht, wie Gorbatschow diese bittere Pille versüßt werden kann. Die bloße Versicherung, die NATO werde sich mehr und mehr zu einem politischen Bündnis wandeln, genügt sicher nicht. Dessen zeigt man sich vor allem in Bonn und Ost-Berlin bewusst und ebenso der Notwendigkeit, der Sowjetunion Ersatz zu bieten für den Verlust an Sicherheit, den der Zusammenbruch des Warschauer Pakts für sie bedeutet. Dazu gehört, auch das gab Gorbatschow an diesem Wochenende zu erkennen, dass die NATO ihre Strategie ändert und dass ernst gemacht wird mit den im Westen verheißenen neuen Sicherheitsstrukturen im Rahmen der KSZE. Alliierte Vorbehaltsrechte haben bislang die Öffnung des Berlin-Flugverkehrs für die Lufthansa und andere Gesellschaften verhindert. Nun hat auch Moskau Einlenken signalisiert. Lutz Krieger berichtet. Von dem Moskauer Brief, in dem die UdSSR Verhandlungsbereitschaft über den Flugverkehr von und nach Berlin-West und Ost den Westalliierten signalisierte, erfuhren Senat und Öffentlichkeit erst durch die Mitteilung eines sowjetischen Diplomaten. Daraufhin befragt, offenbarten denn auch die Westalliierten, dass gemeinsam mit Moskau eine schrittweise Einbeziehung von Berlin-Tegel in den internationalen Flugverkehr vorgesehen sei. Später soll dann über die Zusammenarbeit sämtlicher Flughäfen von Berlin-West und Ost verhandelt werden. Offenkundig wird damit, dass die vier Siegermächte weiter an der militärischen Nutzung von Start- und Landeplätzen in Berlin-West und Ost auch in Zukunft festhalten. Die Beschränkung für deutsche Fluggesellschaften im Berlin-Flugverkehr sollen allerdings modifiziert und den neuen politischen Gegebenheiten angepasst werden. Das heißt unter anderem nun endlich auch europäische Fluggesellschaften im Flugverkehr von und nach Berlin-West, die bisher aus Gründen alliierter Vorbehaltsrechte ausgeschlossen blieben. Neu ist, dass die bisher nur den Alliierten zustehende Benutzung des Luftkorridors nach Berlin-West in der Flughöhe 3000 Meter auch anderen Airlines geöffnet wird. Neu auch eine Flugstraße in Richtung Norden, Süden und Osten über Berlin-West und Ost. Grundsatz der zukünftigen Vereinbarungen der vier Siegermächte, die allerdings dann mit den beiden deutschen Regierungen abgestimmt werden müssen, praktische Verbesserung im Rahmen der bisher existierenden Vier-Mächte-Verantwortung für Berlin. Indes die Sowjetunion bricht aus und offerierte bei Gesprächen der Lufthansa-Spitze in Moskau größere Zugeständnisse für den Flugverkehr von und nach Berlin-West und Ost. da der Berliner Senat aus Umweltschutzgründen an einer Ausweitung des Flugverkehrs in die Stadt nicht interessiert ist, bietet sich der Ostberliner Flughafen Schönefeld nach seiner vorgesehenen Erweiterung als Start- und Landezentrum an. Trotzdem stellte die österreichische Airline Auer und die britische Air Europa Start- und Landeanträge für Berlin-Tegel. Es ist wohl nur eine Frage des Blickwinkels, ob Polen nun von einer Krise in die andere schlittert oder sich in einer Dauerkrise befindet. Der Streik der Eisenbahner im Norden des Landes hat sich jedenfalls zugespitzt. Es wurde zum Generalstreik aufgerufen. Und das zeitgleich zu den ersten freien Kommunalwahlen im Lande. Ein Stimmungsbericht von Reinhold Vetter. Das öffentliche Interesse in Polen richtet sich heute nicht nur auf die Kommunalwahlen, sondern auch auf den Fortgang des Eisenbahnerstreiks in den nordwestlichen Landesteilen. Nach wie vor werden etwa 20 Bahnstationen bestreikt. Verhandlungen zwischen Vertretern der Eisenbahner und der Regierung wurden am späten Samstagnachmittag ergebnislos abgebrochen. Das zentrale Streikkomitee kündigte für Dienstag einen Generalstreik im gesamten Eisenbahnbereich an, falls keine Regierungsdelegation nach Stolp komme. In einem Kommentar der von Mitgliedern der Solidarität herausgegebenen Tageszeitung Gazeta Wyborcza hieß es gestern: Dieser Streik ist eine Lehre für die Solidarität. Überall da, wo sie nicht auftritt, machen sich populistische Demagogie und politische Unverantwortlichkeit breit. Das ist weiterhin eine Lehre für die Regierung. Sie muss künftig schneller und energischer solche Konfliktsituationen meistern. Schließlich sind die Ereignisse auch eine Lehre für die Streikenden. Ende des Zitats. Eine Lehre für die Streikenden insofern, als sie die Härte der Regierung unterschätzt haben. Lech Wałęsa hatte in der Nacht zum Sonntag vergeblich versucht, die Eisenbahner zur Beendigung ihrer Aktion zu bewegen. Wałęsa sagte zu den Mitgliedern des Streikkomitees, die Regierung könne den Lohnforderungen nicht nachgeben, da auch die Angehörigen anderer Berufszweige schon mit Forderungen und Streikdrohungen Schlange stünden. Er glaube, dass Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki zurücktrete, wenn die Proteste sich ausweiten sollten. Wałęsa war von den Streikenden sehr kühl empfangen worden. Teilweise wurde ihm sogar vorgeworfen, ein Kollaborant der Regierung zu sein. Mazowiecki betonte nach Abgabe seiner Stimme am Vormittag in einem Warschauer Wahllokal, erst nach Beendigung der Streiks könne man über Löhne sprechen. Falls der gesamte Eisenbahnverkehr zum Erliegen komme, müsse sich die Regierung geeignete Maßnahmen überlegen. Mazowiecki will morgen zu einem Besuch nach Frankreich fahren. Der Premier und die gesamte Regierung verstehen die heutigen Kommunalwahlen als nächsten Schritt zur Demokratisierung Polens. Denn fast alle bislang in Gang gesetzten Reformen bezogen sich auf die zentralen Instanzen des Staates. Das Parlament, Polizei und Justiz, die Außenpolitik und das Wirtschaftssystem. Jetzt geht es um die lokalen Gliederungen des Staates, die Räte und Verwaltungen auf Stadt- und Gemeindeebene. Hier herrscht noch vielfach jene lokale Mafia, wie man sie nennt, jenes System von Funktionären, die der alten kommunistischen Nomenklatura entstammen. Bislang wurden ja fast alle örtlichen Angelegenheiten von Warschau aus verwaltet und entschieden. Nun hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, in dem die Rechte und Pflichten der Städte und Gemeinden neu definiert sind. Künftig können sie direkt über Finanzen und Immobilien verfügen. Sie können Steuern und Gebühren erheben und sie haben selbstständig zu erfüllende Aufgaben in den Bereichen Planung, Bauwesen, Verkehr, Soziales, Bildung und Kultur. Zur Bewältigung bestimmter regionaler Aufgaben sind auch Zusammenschlüsse von Gemeinden möglich. Die heutigen Wahlen sollen zum Ergebnis haben, dass die kommunalen Räte endlich demokratisch zusammengesetzt sind und dem Willen der Wähler entsprechen. 146.000 Kandidaten haben sich um 52.000 Mandate beworben. Sie kommen aus nicht weniger als 250 sozialen und politischen Organisationen, von denen vielleicht 85 als politische Parteien bezeichnet werden können. Viele dieser Gruppierungen suchen noch nach einer eigenen Identität. So manche bezieht sich auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Vielfach repräsentieren sie nur 50, 100 oder 200 Mitglieder. Ein großer Teil dieser Organisationen wird nach den Wahlen wieder von der politischen Bühne verschwinden. Schon jetzt allerdings zeigt sich eine Tendenz zur Generalisierung. Es wird sicher eine starke Bauernpartei geben, auch eine starke politische Mitte, weiterhin eine allerdings kleinere sozialdemokratische Strömung sowie eine ganze Anzahl rechter bis nationalistischer und auch sozialistischer Gruppierungen. Ein konkretes, modernes Kommunalwahlprogramm haben nur wenige der Kandidaten vorgelegt. In Berlin wurde der Reichstag, einer der vielen Bauten des Zweiten Weltkriegs, wieder aufgebaut. Nicht aus Sentimentalität, sondern um ein Zeichen zu setzen, ein politisches. Zum ersten Mal war der Deutsche Reichstag in diesem Haus, dem Wallottbau, so nach seinem Baumeister benannt, am 6. Dezember 1894 zusammengetreten. Der damalige Reichskanzler, Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, ließ sich durch einen Staatssekretär vertreten. Kaiser Wilhelm II. Nannte den Reichstag ein Affenhaus, und als am Ende dieser ersten Sitzung ein Hoch auf ihn, den Kaiser, ausgebracht wurde, erhoben sich die sozialdemokratischen Abgeordneten nicht von ihren Sitzen, was ihnen ein Verfahren wegen Majestätsbeleidigung einbrachte, das aber niedergeschlagen wurde. Im übernächsten Reichstag waren sie dann die stärkste Fraktion. Geschichte, nicht nur berlinische, sondern deutsche. 100 Jahre sind seitdem vergangen. Damals war man auf allen Bänken des Parlaments, die nationalen Minderheiten wie die Polen ausgenommen, stolz darauf, dass aus Fürstentümern, Hansestädten und Königreichen ein Reich geworden war, das Deutsche. Auch damals wurde im Parlament gestritten über Schutzzölle für die Landwirte, das heißt für die Gutsherren im Osten, über soziale Gesetze, über den Wehretat. Unstrittig allerdings, dass Berlin die Hauptstadt war. Wir leben in einem anderen Jahrhundert. Die Freiheit steht oben an, doch darf darüber nicht die Sicherheit, die soziale Sicherung für jedermann verloren gehen. Wachstum, Fortschritt und Besitzstand sind gängige Vokabeln und das Wort Opfer ist im Lexikon der Wohlstandsgesellschaft ein Fremdwort. Auch im Vokabular der Wahlkämpfer, jedenfalls bei uns, tauchen die Worte Opfer und Verzicht nicht auf. Hier gilt Wahlversprechen und das heißt allemal, nichts soll so sein wie gestern und morgen muss es besser sein als heute. Und so gilt das denn auch für die deutsche Einheit. Nichts gegen den deutschen Staatsvertrag, ein bemerkenswertes Dokument, gemessen an dem Zeitraum, innerhalb dessen er zustande zu Papier gebracht wurde. Und sicherlich ist der Formel 2:1 zuzustimmen, solange es ums Materielle geht. Doch war es nicht immer die Idee, die einen Staat, einen Reich, eine Nation das Fundament schuf? Auf den Punkt gebracht, könnten sich Franzosen Lyon statt Paris als Hauptstadt vorstellen? Dänen Aalborg statt Kopenhagen? Natürlich sind die Schotten gegen London, aber eine Alternative haben sie nicht. Bei uns läuft nun, noch bevor die DDR und die Bundesrepublik ein Staat sind, die Hauptstadtdebatte an. Die Befürworter des Provisoriums Bonn, dies sei der geglückte Beginn eines demokratischen Staates. Außerdem, weshalb sollten Rheinländer von Berlin aus regiert werden? Da muss man fragen, was bindet die Menschen aus dem Oderbruch an Bonn? Berlin sei belastet, wenn es ins historisch-politische geht, so die Gegner Berlins. In Preußen gab es zuerst ein stehendes Heer, was man vergisst, dass damit auch die Disziplin anstelle angeheuerter, marodierender Landsknechte verbunden war. Das erste Land mit Schulpflicht und religiös. Jeder konnte nach seiner Fasson selig werden. Religionsfreiheit also. Die ersten literarischen Salons gab es in Berlin. Henriette Herz, Warnhage jedenfalls in Deutschland. Vom Rang Berlins in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts zu schweigen, kulturell. Alle, die sich neben Hitler nach 1933 in Berlin einnisteten und dort regierten, kamen aus der Provinz, nicht aus den preußischen. Die Vergangenheit kann man nicht bewältigen, man muss sich ihr stellen. Und woanders als in Berlin wäre das überzeugend. Deutschlandfunk, Sie hörten die Sendung Deutschland und die Welt, Redakteur am Mikrofon, Hans-Peter Probst. 17.30 Uhr und nun im Deutschlandfunk Kultur heute. In Venedig wurde heute Vormittag die 44. Internationale Kunstbiennale eröffnet. Die älteste internationale Ausstellung.